Mitteilung 1. Das liegt zum Teil auch an den Partnerfirmen. Da haben sich einige Prozesse aus Personalmangel leider verzögert, sodass ich leider von der geplanten Zustellung im Juni abweichen muss. Mitteilung 2. Ich denke, es ist wichtig, dass in dem Fall beide Seiten ihren Handlungs- und Interessenschwerpunkt noch einmal absprechen. Daher schlage ich eine zusätzliche Sitzung, natürlich nach Absprache mit allen Beteiligten, am Vortag vor. Melden Sie sich dazu bitte umgehend. Mitteilung 3. Kann es sein, dass die Agentur nicht termingerecht fertig geworden ist? Ich sehe nicht, dass das Werbevideo bei mir eingegangen ist. Zusammen mit den Prospekten zu der neuen Steuerungsanlage soll ich das morgen bei der Tagung präsentieren. Mitteilung 4. Ich verstehe natürlich, dass Sie die Zeit brauchen. Aber ich habe jetzt die Kunden informiert, dass eine Besichtigung heute möglich ist. Den Termin jetzt noch einmal zu verschieben, würde auch die letztendliche Buchung verschleppen.